Erster hört das Wort des Herrn, ihr Israeliten, denn er klagt die Bewohner des Landes an, weil es keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes mehr gibt. Zweiter, die Menschen schwören falsch, morden, stehlen und begehen Ehebruch, während eine Gewalttat auf die nächste folgt. Dritter, deshalb trauert das ganze Land und alle Bewohner leiden, wobei sogar die wilden Tiere, die Vögel und die Fische im Meer sterben. Vierter, niemand soll jedoch einen anderen beschuldigen, denn meine Klage richtet sich ganz besonders gegen euch Priester. Fünfter, ihr werdet am hellen Tag stürzen und auch die Propheten werden in der Nacht mit euch fallen, während ich euer Volk vernichten werde. Sechster, mein Volk geht zugrunde, weil es keine Erkenntnis hat, und da ihr Priester mein Wissen abgelehnt habt, werde ich euch und eure Kinder ebenfalls ablehnen. Siebter, je mächtiger und zahlreicher sie wurden, desto mehr sündigten sie gegen mich, weshalb ich ihre Ehre in Schande verwandeln werde. Achter, die Priester ernähren sich von den Sünden meines Volkes und sie wünschen sich sogar, dass die Menschen noch mehr Schuld auf sich laden. Neunter, deshalb wird es dem Volk genauso ergehen wie den Priestern, da ich sie für ihr Verhalten bestrafen und ihnen ihre Taten heimzahlen werde. Zehnter, sie werden essen, aber nicht satt werden, und sie werden Unzucht treiben, ohne sich zu vermehren, weil sie aufgehört haben, auf den Herrn zu achten. Elfter, die sexuelle Unmoral und der übermäßige Weingenuss vernebeln den Verstand der Menschen, so dass sie nicht mehr klar denken können. Zwölfter, mein Volk befragt hölzerne Götzen um Rat, weil ein Geist der Untreue sie verführt hat, ihren Gott zu verlassen. Dreizehnter, sie bringen Opfer auf den Bergen und unter schattigen Bäumen dar, weshalb auch eure Töchter und Schwiegertöchter untreu werden. Vierzehnter, ich werde eure Frauen nicht für ihre Untreue bestrafen, weil ihr Männer selbst mit Prostituierten zu den Opferstätten geht und so das Volk ohne Einsicht ins Verderben führt. 15. Auch wenn Israel untreu ist, soll Juda nicht mitschuldig werden, weshalb ihr nicht zu den falschen Heiligtümern in Gilgal oder Bet-Aven gehen dürft. 16. Da Israel so starrsinnig wie eine störrische Kuh ist, kann der Herr sie nicht wie Lämmer auf einer weiten Wiese weiden. 17. Ephraim hat sich fest an die Götzen gebunden, deshalb sollte man ihn seinem Schicksal überlassen. 18. Wenn sie mit dem Trinken fertig sind, treiben sie sofort wieder Unzucht und ziehen die Schande ihrer Ehre vor. 19. Ein gewaltiger Sturm wird sie wegfegen, damit sie wegen ihrer falschen Opfer und ihres Götzendienstes beschämt werden.